Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma und Sky leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht, in einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Die Schildkröteneier. Die Fellfreunde spielten auf der Wiese vor der Einsatzzentrale Volleyball. Mit einem roten Luftballon. Luftballon-Volleyball ist so einfach. Der gehört mir. Und jetzt gehört er mir. Rubble erwischte den Luftballon mit dem Kopf und beförderte ihn über das Netz, wo Marshall ganz vorn stand. Wo ist er hingeflogen? Wo ist er? Er liegt direkt hinter dir, Marshall. Was? Der kleine Feuerwehrhund drehte sich so schnell um, dass er den Luftballon mit seinen Pfoten erwischte. Der Ballon platzte. Marshall wurde hochgeschleudert und fand sich im Volleyballnetz wieder, bevor er auf dem Boden landete. Marshall, und womit spielen wir jetzt weiter? Doch Rocky flitzte schon los. Oh, ich weiß. Womit? Mit einer Wassermelone? Ist die nicht zu schwer? Sie ist gar nicht so schwer. Oder doch? Vielleicht ist sie doch zu schwer. Ryder, meinst du, wir könnten einen richtigen Volleyball bekommen? Ja, ich weiß auch schon, wen ich anrufen muss. Dieser jemand hieß Danny X. Er war ein Freund der Fellfreunde und ein echter Draufgänger. Wenig später kam er auf seinem Motorrad auch schon angefahren. Jeha! Draufgängerlieferant Danny X zu euren Diensten. Wenn ihr mal Sportsachen braucht, komme ich sofort angebraust. Cool. Hast du auch Volleybälle? Ja. Danny hatte alles und auf seinem Gepäckträger türmten sich Kartons auf Kartons. Schon flog ein richtiger Volleyball durch die Luft. Wow, danke, Danny. Das Spiel konnte weitergehen und Danny X fuhr wieder los. Das ist meine nächste Station. Alex braucht einen Hockeyschläger. Dann bringe ich Tennisbälle zu Kati, dann geht's zu Captain Tollpatsch, danach zu Jake und die Bürgermeisterin braucht Rollschuhe. Ich muss abdüsen. Bis dann, Danny. Du meinst wohl Draufgängerlieferant Danny X. Mach's gut, Danny. Auf Wiedersehen. Herr Pfeffer und Alex warteten bereits, als Danny auf seinem Motorrad angesaust kam. Juhu! Jaha! Und Alex seinen neuen Hockeyschläger zuwarf. Hoppla! Ich hoffe, du schießt viele Tore! Cool! Danke, Draufgängerlieferant Danny X! Auch Kathi musste ihre Tennisbälle auffangen, hoppla, bis Danny dann doch kurz anhielt. Danke, Danny! Kein Problem! Ich muss los. Der nächste Stopp ist am Fluss. Zum Glück habe ich überall diese Extremlieferungsrampen aufgestellt. Die Rampen waren aus Holz und ziemlich steil. Aber so war Danny eben noch schneller unterwegs. Yeeha! Captain Tollpatsch dagegen hatte es gar nicht eilig. Er hockte am Flussufer hinter seiner Kamera und ließ die weißen Eier in einer Sandkuhle vor sich nicht aus den Augen. Zeit zu schlüpfen, Schildkrötenbabys, und euch auf den Weg zum Fluss zu machen. Ah. Der Versuch, ein Foto davon zu schießen, wie die Schildkröten schlüpfen, kann ziemlich langweilig werden. Langweilig blieb es aber nicht. Hey, Captain, ich bringe Ihre Speziallieferung, ein Jojo. Mein Jojo, weißt du, ich war mal ziemlich auf Zack darin. Natürlich probierte Captain Tollpatsch das Jojo sofort aus, verhedderte sich aber erst einmal in der Schnur. Tja, wie man sieht, habe ich schon länger nicht mehr geübt. Aber ich kann noch mehr. Doch so viel Zeit hatte Danny nicht. Tut mir leid, ich kann nicht bleiben. Jake wartet auf seine Golfbälle. Und die sind hier irgendwo drin. Nur wo? Ratlos betrachtete Danny die vielen Kartons auf seinem Gepäckträger, während der Captain sich von der Schnur befreite. Oh! Dabei prallte sein Jojo gegen den Kartonstapel, der gefährlich hin und her schaukelte. Ups, das war ein bisschen zu stürmisch. Und nun fiel auch noch ein kleiner Korb zu Boden, aus dem mehrere weiße Golfbälle in den Sand fielen. Ich wusste, ich hab sie irgendwo. Erleichtert hob Danny die Bälle auf, merkte aber nicht, dass er dabei auch drei Schildkröteneier erwischte. Jedenfalls ist dein Stapel Sachen stabil. Danke, wir sehen uns. Juhu! Und dann war Danny auch schon weg. Captain Tollpatsch wandte sich wieder den Eiern im Sand zu. Sowas? Warum sind einige von den Eiern angemalt? Oh, das gibt's doch nicht. Das sind ja Golfbälle. Oh, oh, dann hat Danny aus Versehen Eier mitgenommen. Ich sag ihm besser Bescheid. Aber wieso klingelte es denn neben ihm? Verflixt. Danny hat sein Handy verloren. Und wie bekomme ich die Eier jetzt wieder zurück? Oh, ich weiß! Das war doch ein Fall für die Paw Patrol. Hallo, Captain Tollpatsch. Was gibt's? Draufgängerlieferant Danny X hat aus Versehen Schildkröteneier mitgenommen. Und wieso? Er dachte, es sind Golfbälle. Die Schildkrötenbabys schlüpfen bald. Und ich kann Danny nicht anrufen. Er hat sein Handy verloren. Wir kümmern uns drum, Captain. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns. Sofort flitzten die Fellfreunde los und zu dem gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale hinüber. Nur Marshall brauchte ein bisschen länger als die anderen. Er stolperte nämlich zuerst über den Volleyball, dann über die Melone und kugelte seinen Freunden hinterher. Oh nein. Zu spät. Die Melone zerplatzte. Zur Freude seiner Freunde. Das war die leckerste Bruchlandung überhaupt. Der Fahrstuhl setzte sich in Bewegung und brachte die Fellfreunde hinauf zu Ryder in die Zentrale. Als sie oben ankamen, steckten alle in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt. Danny hat Schildkröteneier mitgenommen, weil er dachte, es wären Golfbälle. Oh, oh, aber wenn die süßen kleinen Schildkrötenbabys schlüpfen, müssen sie unbedingt ganz schnell ins Wasser. So ist es. Genau deswegen müssen wir Danny einholen, die Eier retten und sie zum Fluss bringen. Für diesen Einsatz brauchen wir Geheimspion Chase. Du versuchst mit deiner Flugkamera Danny zu finden. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Zuma, du wirst den Schildkrötenbabys mit deinem Luftkissenboot und dem Rettungsring ins Wasser helfen. Ins Wasser! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los! Schnell ließ sich Ryder an der Stange hinunter zu seinem Quad, das in der Garage stand. Riff, riff, riff. Chase und Zuma nahmen die Rutsche, die bis zu ihren Fahrzeugen reichte. Oh ja! Riff. Schnell überprüften die beiden noch einmal ihre Ausrüstung. Und dann konnte es auch schon losgehen. Zu dritt rasten sie über die Brücke und nahmen dann den kürzesten Weg zum Fluss. Natürlich hielten sie schon auf dem Weg dorthin Ausschau nach Danny. Mach deine Flugkamera bereit. Vielleicht findest du Danny. Alles klar. Wuff, Flugkamera. Und sie hatten Glück. Ich sehe ihn. Wir müssen gleich nach links. Die Paw Patrol raste weiter. Auch die Husky-Hündin Everest war mit ihrem Schneemobil ganz in der Nähe unterwegs. Ist das Danny? Und was macht die Rampe mitten auf der Straße? Danny hatte seine Rampen anscheinend überall in der Abenteuerbucht aufgestellt. Wenn ich über die Rampe fahre und ein Stück fliege, bin ich noch schneller da. Danny ahnte ja nicht, dass Everest von der anderen Seite auf die Rampe zufuhr. Nein! Er bemerkte sie erst, als er bereits in der Luft war. Und die Hündin erschrocken den Kopf einzog. Hoppla, gerade noch mal gut gegangen. Entschuldige, Everest, ich habe eine wichtige Lieferung. Doch Everest drückte mit der Pfote auf ihre Hundemarke. Ryder, Draufgänger Danny X fährt viel zu schnell den Berg rauf. Alles klar, wir sind unterwegs. Kannst du ihn einholen? Ich kann's ja mal versuchen. Und auch Jake musste helfen. Hallo Ryder, was gibt's? Hallo Jake, Danny ist auf dem Weg zu dir. Sag ihm, dass er auf uns warten soll. Ja, gut, mach ich. Dachte Jake jedenfalls. Hey, hallo Danny. Ryder möchte, dass du... Du meinst Draufgängerlieferant Danny X. Deine Golfbälle. Schon flogen drei Bälle durch die Luft, die Jake geschickt auffing. Danke, Draufgänger, Lieferant Danny X. Aber du musst bitte warten. Tut mir leid, ich kann nicht warten. Die Bürgermeisterin braucht Rollschuhe. Schon war Danny wieder weg. Ryder und die Fellfreunde sahen von ihm nicht mal mehr eine Staubwolke. Jake, war Danny schon da? Ich habe versucht, ihn aufzuhalten, aber er hat mir gar nicht zugehört. Doch nun entdeckte Polizeihund Chase die Golfbälle in Jakes Händen. Du hast die Eier! Nein, tut mir leid, das sind nur Golfbälle. Danny hat die Eier noch bei sich. Die Schildkröten können jederzeit schlüpfen. Na gut, dann mal los. Hoffentlich würden sie Danny noch rechtzeitig einholen. Der hatte immer noch keine Ahnung, dass drei seiner Golfbälle in Wirklichkeit Schildkröteneier waren. Nun knackte die erste Schale. Ein kleines grünes Köpfchen erschien. Dann schlüpfte das erste Schildkrötenbaby und hüpfte unbemerkt auf Dannys Helm. Während nun auch die anderen Schalen knackten. Da vorne ist er! Danny, du musst anhalten! Geht nicht! Ich hab's eilig! Draufgängerlieferant Danny X bringt die Sachen immer super schnell! Warte! Danny, die Schildkrötenbabys! Was? Durch den Schwung rutschte das Schildkrötenkind von Dannys Helm auf sein Visier. Ich kann nichts sehen! Ist das eine Schildkröte? Weg da! Weg mit dir, kleines Kerlchen! Danny, Achtung, die Rampe kommt! Aber die Warnung kam zu spät. Danny sauste über die Rampe und kam sofort ins Schleudern. Everest, kannst du Danny irgendwie stoppen? Ja, ich versuch's. Everest überholte Danny mit ihrem Schneemobil und bremste ab. Immer wieder und wieder. Ich hoffe, du magst Autoscooter. Danke, schön, Everest. Endlich kam Danny X zum Stehen. Aber die Schildkrötenbabys konnten sich nicht halten, wurden durch die Luft geschleudert und landeten auf einem Skateboard und zwei Rollschuhen, die sich aus der Ladung gelöst hatten. Ich hoffe, sie fahren nicht gegen einen Baum. Chase, fang sie mit deinem Netz. Alles klar. Wupp! Netz! Aber die Maschen des Netzes waren zu groß für die Schildkrötenbabys, das Skateboard und die Rollschuhe. Na sowas. Also die Schildkrötenbabys haben's echt drauf. Zuma, wenn sie das nächste Mal durch die Luft fliegen, wirfst du deinen Rettungsring. Ich weiß, wie wir sie fangen. Die Schildkröten sausten nun auf die nächste Rampe zu. Und als sie gerade durch die Luft segelten, griff Zuma ein. Rettungsring! Der Ring, der an einem Seil befestigt war, flog und flog. Ryder warf einen kleinen Korb hinterher, der genau auf dem Ring landete und die Schildkröten auffing. Eins, zwei, drei. Wir haben sie! Zuma zog den Rettungsring zu sich und bald waren die kleinen Schildkröten in Sicherheit. Gut gemacht, Zuma! Ja! Kein Problem, Ryder! Dann fahren wir jetzt zum Fluss. Also, auf geht's! Sie mussten sich beeilen, aber Danny ließ sich richtig viel Zeit. Auf seinem Lenker stand nämlich der Korb mit den Schildkröten. Wartet auf mich! Ich meine, uns! Als sie den Fluss erreichten, setzte Danny die Schildkröten sofort in den Sand zu den anderen, die mittlerweile ebenfalls geschlüpft waren und alle krabbelten auf das Wasser zu. Captain Tolpatsch war begeistert. Endlich! Perfekte Fotos von geschlüpften Schildkröten. Tut mir leid, ich hatte es so eilig und hab nicht gemerkt, dass ich die Eier mitgenommen habe. Danke, Ryder, ihr habt sie gerettet. Kein Problem. Du weißt ja, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Alles ist gut und ich kann euch endlich zeigen, wie toll ich Jojo spiele. Aufgepasst! Aber das Jojo machte, was es wollte. Prallte gegen den Stapel Kartons auf Dannys Gepäckträger, der langsam umkippte. Bis die ganze Ladung im Sand lag. Oh, Entschuldigung. Wow! Na, das nenne ich mal ein Extremchaos. Wir helfen dir. Gemeinsam bekamen sie das Chaos schnell in den Griff. Das nenne ich echte Fellfreunde.